De Boer hat, denke ich, mit seinem Versuch, die marxische Kritik des Fetischismus und an ihr orientierte Theorien aufzugreifen, weiterzuentwickeln und zu sowas wie einer zeitgemäßen Kritik fetischistischer und sich spektakulär darstellender Warenherrschaft zu verdichten. Er hat damit neben der kritischen Theorie eine der wichtigsten Kritiken der bürgerlichen Gesellschaft im 20. Jahrhundert geliefert. Und in Frankreich hat er damit früh eine Art fetischkritische Tradition begründet. Eine Tradition, die allerdings im linksakademischen Diskussionen, die ja nicht nur in Frankreich stark von Louis Althusser und Etienne Balibar geprägt waren und sind, also gerade hier in Frankfurt weiß man, dass das hier an der Uni ziemlich ähnlich abläuft, die in diesem universitären linksakademischen Bereich kaum Einfluss gewinnen konnte. Der strukturale Marxismus von Althusser und seinen Schülern wurde vor allem im akademischen Marxismus eben bei weitem einflussreicher als die wohl kaum mit universitären Ansprüchen kompatible Kritik de Boers. Heute wird nun mitunter versucht, die zentralen Unterschiede zwischen diesem althusserschen Marxismus und der kritischen Theorie der Situationisten einzuebnen oder auch für nebensächlich zu erklären. Ich will das anhand von ein paar Beispielen nur illustrieren, wo dann hoffentlich nochmal deutlich wird, warum wir in unseren Beiträgen so stark darauf insistieren, dass diese marxische Wert- und Fetischkritik so zentral und wichtig ist, auch für die Situationisten. Jost Müller beispielsweise meint, de Boer sei, Zitat, seinen marxistischen Zeitgenossen, etwa Louis Althusser, zweifellos näher gestanden, als er einzugestehen bereit war. Als Beleg für diese Nähe kann dann aber lediglich die beiden eigene Ablehnung des dogmatisch gesetzten Basisüberbauschemas, also des Basisüberbauschemas des Marxismus-Leninismus angeführt werden. Die zentrale Differenz aber, also die Differenz zwischen der althusserschen Ideologietheorie und der de Boerschen Ideologiekritik, die wird dadurch beiseite gewischt, dass die de Boersche Orientierung an der marxischen Fetischkritik als, wie Jost Müller schreibt, Lukács pur denunziert wird. Die Spektakelkritik schleppe aufgrund ihrer Orientierung an Lukács, Zitat, eine Reihe hilfloser Begriffe, wie etwa den des falschen Bewusstseins weiter. Und das heißt in etwa, man findet de Boer aus irgendwelchen Gründen irgendwie ziemlich toll, nur den Kern seiner Kritik soll man bitte hinter sich lassen. Und die zentralen theoretischen Bezugspunkte seiner Gesellschaftsanalyse sollen offensichtlich für überholt erklärt werden. Versuche, die konstitutive Bedeutung der marxischen Fetischkritik für die de Boersche Spektakelkritik zur Sprache zu bringen, werden auch aus anderer Richtung immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, den, das ist ein Zitat von Thomas Seibert aus der Arancha oder Arancha, weiß nicht genau, wie man das ausspricht, den, wie Thomas Seibert dort schreibt, den Reichtum des situationistischen Experiments in die dogmatische Armut eines Hegel-Marxismus zu zwängen. Oder, von anderer Seite, de Boer in Absehung der klassenkämpferischen Implikationen, insbesondere der frühen situationistischen Theorie, unzulässigerweise in ein bösartiges Ungetüm namens, wie es bei den Klassenkampffetischisten von Wildcat heißt, namens neue deutsche Wertkritik integrieren zu wollen. Sie meinen damit sowas wie antideutsche Ideologiekritik. Vor dem Hintergrund seiner fetischkritisch fundierten Akademismus- und Wissenschaftskritik gelangt de Boer zu einem Wahrheitsbegriff, der im Widerspruch zu jedem übergesellschaftlichen und überhistorischen Wahrheits- und Erkenntnisbegriff steht. Er sagt, die Wahrheit dieser Gesellschaft ist nichts anderes als die Negation dieser Gesellschaft. Und sowas steht natürlich in einem schroffen Gegensatz zum Großteil der heutigen Linken, einer Linken, die in ihren poststrukturalistischen Ausprägungen bekanntlich jeglichen Begriff von Wahrheit für irgendwie totalitär erklärt und bei der Kritik und Negation bekanntlich ja auch kein hohes Ansehen genießen, da man, anstatt Kritik zu üben, lieber Ansätze vergleicht und Ähnliches. Und anstatt ein entfaltetes Existenzialurteil über die Gesellschaft zu sprechen, wie die kritische Theorie von Horkheimer das einmal gefordert hat, tut sich diese Linke ja lieber in affektiert differenzierten Betrachtungsweisen üben, Betrachtungsweisen, die immer öfter in sinnentleerten Geplapper ändern. Und hier kann ich vielleicht auch einen kleinen Einwand gegen eine Passage in einem Text machen, der in diesem Buch ebenfalls vertreten ist. Wie gesagt, nur um zu illustrieren, dass das doch, dass dort Beiträge von sehr Leuten vertreten sind, die, wie gesagt, aus sehr unterschiedlichen Theorietraditionen kommen. Nämlich einen kleinen Einwand gegen eine Passage von dem Beitrag von Thomas Ballhausen, einem Autor aus Wien, der dort über medientheoretische Konzeptionen von de Boer schreibt. Ballhausen schreibt dort, dass de Boers Formulierungen, Zitat, die offene, ausfransend, rhizomhafte Form der Gedankengänge unterstreichen würde. Ich hingegen sehe da gerade eine argumentative Strenge, an die es sich lohnen würde, anzuknüpfen. Ballhausen sieht bei Debord, Zitat, den Wunsch, eine Vielzahl von Zugängen zu diesem Gedankenwerk offen zu halten. Ich hingegen, also mal abgesehen davon, dass das merkwürdig ist bei jemandem, der fast alle der Mitglieder aus der SI ausgeschlossen hat, also mit allzu viel offenen Zugängen war das offensichtlich schon, sieht man schon empirisch, dass das eigentlich gar nicht gegeben war. Und ich hingegen schätze auch gerade die apodiktische Form, also die urteilenden und ganz bewusst parteiischen Formulierungen und gerade das Festhalten an der einen Wahrheit bei Debord. Und dementsprechend sehe ich bei ihm auch keine, wie Ballhausen schreibt, mitunter polemisch überzogene Kritik einer wahren Wunderwelt, sondern eine völlig sachgemäße und mitunter sogar eher verharmlosende Kritik von Staat und Kapital. Aber das, wie gesagt, nur am Rande, um eben der Tatsache, dass in diesem Band, wie gesagt, sehr unterschiedliche Ansichten vertreten werden, zumindest kurz anzureißen, kurz zu verdeutlichen und zu illustrieren. Und das wäre auch schon so mein erster kurzer Input zu diesem Buch insgesamt. Und wie gesagt, geplant wäre dann, dass Sie jetzt mit einem ausufernden, mit einer kleinen ausufernden Einleitung versucht, die SI euch etwas näher zu bringen, gleichzeitig auch die Kritik, die auch in diesem Bändchen und in den Beiträgen in diesem Band formuliert wurde, dort mit einfließen zu lassen. Und wie gesagt, von mir gibt es dann das kleine Da Capo noch über die situationistische Kritik und ihr Verhältnis zum Zionismus und ihre Einschätzung von Israel.